Es folgte ein höchst schwieriger und unruhiger Abschnitt in Ciceros Leben, in dem er sicher oft bereut hat, dass er sich Catilina zum Feind gemacht hatte. Der erste Schock traf Cicero ein paar Tage später bei der Eröffnung des Prozesses gegen Catilina. Der leitende Anwalt der Verteidigung war nämlich kein anderer als einer der Konsuln, Lucius Manlius Torquatus, das Oberhaupt eines der ältesten und angesehensten Patriziergeschlechter Roms. Catilina wurde von der gesamten alten Aristokratengarde ins Gericht begleitet, darunter natürlich Catulus, aber auch Hortensius, Lepidus und Curio der Ältere. Trost fand Cicero nur darin, dass sich Catilinas Schuld ohne jeden Zweifel offenbarte und dass Clodius, der auf seinen eigenen Ruf achten musste, anständige Arbeit leistete und alles aus den Beweismitteln herausholte. Die Geschworenen waren zwar bestochen worden, aber die Zeugnisse von Catilinas Verhalten in Afrika waren derart schockierend, dass die Richter ihn fast schuldig gesprochen hätten. Allerdings wurde er nur per infamiam freigesprochen, das heißt, er wurde vom Gericht unehrenhaft entlassen. Aus Angst vor der Rache Catilinas und seiner Anhänger verließ Clodius kurze Zeit später die Stadt und trat in die Dienste von Lucius Murena ein, dem neuen Statthalter der Provinz Narbonensis in Gallia Transalpina. »Hätte ich Catilina doch selbst verteidigt«, stöhnte Cicero. »Dann säße er jetzt mit Verres am Strand von Massilia.« Doch er hatte die Schande vermieden, Catilina dienstbar gewesen zu sein. Ciceros Wahlkampfstrategie sah vor, dass er Rom nun für 4 Monate den Rücken kehrte und im Norden bis hinauf zur Grenze Italiens mit Gallia Cisalpina auf Stimmenfang ging. Soweit mir bekannt, hatte das noch kein Kandidat vor ihm getan. Er setzte die Abreise auf den Tag nach den römischen Spielen fest, die in jenem Jahr wie üblich am 5. September begannen. Und da traf Cicero der Zweite, nun ja, ich würde es nicht gerade Schock nennen, aber es war doch entschieden beunruhigender als eine simple Überraschung. Die römischen Spiele wurden wie immer von den kurulischen Ädilen veranstaltet, von denen einer Cäsar war. Wie bei Antonius Hybrida setzte man auch in ihn keinerlei Erwartungen, weil jeder wusste, dass er sich immer in finanziellen Engpässen befand. Aber Cäsar bot eine derartig verschwenderische Inszenierung auf, für die ihm nur einer das Geld hatte leihen können. Crassus. Ciceros persönliche Beziehungen zu Cäsar waren immer freundlich, nicht zuletzt deshalb, weil Cäsar seine Witze mochte. Aber er hatte ihm nie vertraut, und jetzt, da er ihn verdächtigte, mit Crassus zu paktieren, begann er Abstand zu halten. An einem klaren Herbstmorgen verließen wir die Stadt. Wie üblich blieb Quintus zurück, um sich der politischen Interessen seines Bruders anzunehmen, und Frugi wurde mit dem Tagesgeschäft betraut. Caelius Rufus nahm die Abreise zum Anlass, um Cicero zu verlassen, um seine Ausbildung auf Wunsch seines Vaters im Haushalt von Crassus zu vervollständigen. In jenen Tagen waren die Hügel nördlich von Rom noch ganz mit Pinien bedeckt, abgesehen von dem einen, auf dem Lucullus gerade seinen berüchtigten Palast vollendete. Der patrizische General war inzwischen aus dem Osten zurückgekehrt, konnte die Stadt aber nicht betreten, ohne sein militärisches Imperium und damit auch sein Recht auf einen Triumph zu verwirken. Also wartete er hier draußen darauf, dass seine aristokratischen Kumpane eine Mehrheit im Senat zustande brächten, die dafür stimmte, dass er als Triumphator in Rom einziehen konnte, was aber Pompeius Anhänger, auch Cicero, nach wie vor verhinderten. Auch der aus Kreta zurückgekehrte Quintus Metellus, der einzige noch lebende der 3 Metellus-Brüder, saß vor den Toren Roms fest und wartete auf die Bewilligung seines Triumphes, den ihm der eifersüchtige Pompeius ebenso verweigerte. Lucullus und Metellus' missliche Lage war für Cicero Quell ständigen Vergnügens. »Generäle im Verkehrsstau«, nannte er sie. Das Geheimnis eines effizienten Wahlkampfs liegt in der Qualität der Arbeit, die der Mitarbeiterstab des Kandidaten schon im Voraus geleistet hat. Cicero hatte das große Glück, 2 Könner auf diesem Gebiet angeheuert zu haben, Ranunculus und Philum, die ihm vorausreisten und dafür sorgten, dass er in jeder Stadt von einer ansehnlichen Anhängerschar erwartet wurde. Für die beiden Haudegen gab es keinen einzigen weißen Fleck auf der Wahlkreislandkarte Italiens. Sie wussten, wer von den lokalen Rittern es übel nähme, wenn Cicero ihnen nicht seinen Respekt zollte und wem man besser aus dem Weg ging. Bestens vorbereitet widmete sich Cicero auch den Wählern in Gallia Cisalpina, vor allem jenen in der Gegend um die Provinzhauptstadt Placentia, direkt am Po. Sein Wahlkampf wurde unterstützt vom Statthalter Piso, merkwürdigerweise jener Piso, der Pompeius das Schicksal von Romulus angedroht hatte, sollte er weiter seine Pläne für das Sonderkommando vorantreiben. Aber Piso fand mehr und mehr Gefallen an Cicero, so dass er ihm eines Abends, als er schon ziemlich viel Wein intus hatte, auf die Schulter klopfte und verkündete: »Cicero, du bist ja doch ein ganz anständiger Bursche. Ein anständigerer Bursche und ein anständigerer Patriot, als ich geglaubt hätte. Wenn es nach mir ginge, hätte ich nichts gegen einen Konsul Cicero einzuwenden. Ja, mal schade, dass es nie dazu kommen wird.« Cicero schaute ihn betroffen an. »Warum bist du dir da so sicher?« »Weil die Aristokraten das nie zulassen werden.« »Aber ich habe die Unterstützung von Pompeius.« Piso brach in brüllendes Gelächter aus. »Na, das wird dir ja viel nutzen. Der spielt am anderen Ende der Welt den großen Herrn. Außerdem, ist dir noch nie aufgefallen, dass Pompeius außer für sich selbst für niemanden die Hand rührt? Weißt du, auf wen ich an deiner Stelle ein Auge haben würde?« »Auf Catilina?« »Ja, auf den auch. Aber über wen ich mir allerdings wirklich Sorgen machen würde, das ist Antonius Hybrida.« »Aber der Mann ist ein Schwachkopf.« »Cicero, jetzt enttäuschst du mich aber. Seit wann steht denn Dummheit einer politischen Karriere im Wege?« »Hör auf meinen Rat. Hybrida ist der Mann, um den sich die Aristokraten scharen werden. Dann bleibt für dich und Catilina nichts weiter als der Kampf um den zweiten Platz. Und vergiss Pompeius. Er wird dir keine Hilfe sein.« Cicero lächelte und spielte den Unbekümmerten. Tatsächlich jedoch hatten ihn Pisos Worte ins Mark getroffen. Und sobald Tauwetter einsetzte, brachen wir auf und reisten auf schnellstem Wege zurück nach Rom. Wir kamen Mitte Januar an und zunächst schien alles gut zu laufen. Cicero stürzte sich wieder in die Hektik seiner anwaltlichen Tätigkeit und der Wahlkampfstab traf sich wieder wöchentlich unter der Leitung von Quintus, der Cicero versicherte, dass seine Anhängerschaft nach wie vor fest zu ihm stehe. Der junge Caelius gehörte nicht mehr zum Kreis, wurde aber mehr als ersetzt von Ciceros ältestem und engstem Freund Atticus, der nach 20 Jahren in Griechenland nach Rom zurückgekehrt war. Es waren Atticus' Auskünfte und sein gesellschaftlicher Umgang, die Cicero allmählich vor Augen führten, wie ernst zu nehmen der Widerstand gegen seine Kandidatur war. Als erstes erfuhr Atticus bei einem Tischgespräch von seiner berühmten Freundin Servilia, einer Halbschwester Catos, dass Antonius Hybrida definitiv in den Wahlkampf einsteigen würde. Ein paar Wochen später berichtete er Cicero von einer Bemerkung, in der Hortensius angedeutet habe, dass Hybrida und Catilina planten, gemeinsam anzutreten. Das war ein herber Schlag. Obwohl Cicero so tat, als nähme er es auf die leichte Schulter, ist doch bestens. Ein doppelt so großes Ziel kann man auch doppelt so leicht treffen, spürte ich, dass er angeschlagen war. Er selbst hatte nach wie vor keinen Mitkandidaten. Aber die wirklich schlechte Nachricht erreichte uns erst im späten Frühjahr nach der Sitzungspause des Senats. Atticus ließ den beiden Cicero-Brüdern eine Nachricht zukommen, dass er sie dringend sprechen müsse, und so machten wir drei uns nach Schließung der Gerichte sofort auf den Weg. Als wir die Bibliothek an jenem Nachmittag betraten, lag Atticus in der weiten, weißen Tunika eines Griechen unter dem Kopf von Aristoteles auf einer Liege. Er kam sofort zur Sache. »Ich war gestern auf dem Palatin zum Abendessen im Haus von Metellus Celer und seiner Frau Clodia. Einer von den anderen Gästen war ein ehemaliger Konsul, ein Aristokrat von feinstem Geblüt, Publius Cornelius Lentulus Sura.« »Himmel nochmal«, sagte Cicero lächelnd, »mit wem du alles verkehrst? Hast du gewusst, dass Lentulus es nochmal wissen will? Er will sich im Sommer zum Prätor wählen lassen.« »Ach, tatsächlich?« Cicero schaute finster drein und rieb sich die Stirn. »Er ist ein Busenfreund von Catilina, dann stecken beide wohl unter einer Decke.« »Kann man wohl sagen, das ist eine ganz hübsche politische Bewegung. Er, Catilina, Hybrida, und ich hatte den Eindruck, dass da noch andere dabei sind. Aber er hat sonst keinen Namen genannt. Ich habe ihn jedoch ermutigt, weiterzuerzählen, und er trank noch ein Gläschen von Celers exzellentem Wein. Und er trank, bis er mich schließlich zur Verschwiegenheit verpflichtete und mir sein Geheimnis anvertraute.« »Und das ist?« fragte Cicero. »Sie haben Crassus. Er kauft ihnen die komplette Wahl.« Stille. Nach einer langen Pause war es Quintus, der als erster etwas sagte. »Das glaube ich nicht. Warum sollte Crassus solche Leute an die Macht bringen?« Cicero fand seine Stimme wieder. »Um mich fertig zu machen«, sagte er. »Blödsinn«, rief Quintus verärgert. »Wir wissen doch, dass Crassus bereits kräftig in Cäsars Zukunft investiert. 2 Konsulate plus 1 Prätur zusätzlich, das kostet. Nicht nur 1 Million Sesterze, sondern 4 oder 5. Er hasst dich, Markus, das weiß jeder. Aber ob er dich mehr hasst, als er sein Geld liebt, da habe ich meine Zweifel.« »Nein«, sagte Cicero mit fester Stimme. »Ich glaube, du liegst falsch, Quintus. Es ist meine Schuld, dass ich die Gefahr nicht früher erkannt habe.« Er war jetzt auf den Beinen und ging hin und her. Angefangen hat alles mit Hybridas Spielen. Die muss schon Crassus bezahlt haben. Mit den Spielen ist Hybrida von den politischen Toten auferstanden. Und Catilina? Konnte der mit den paar Statuen und Bildern so viel Geld flüssig machen, um eine ganze Geschworenenbank zu schmieren? Sicher nicht. Und selbst wenn, wer bezahlt jetzt seinen Wahlkampf? Ich habe sein Haus von innen gesehen und eins ist sicher, der Mann ist zahlungsunfähig. Dann kämpfen wir also gegen Crassus, fragte Quintus. Seine Stimme klang, als hätte er schon aufgegeben. Crassus, ja. Oder ist es in Wirklichkeit Cäsar, der mit Crassus Geld agiert? Jedes Mal, wenn ich mich umschaue, bilde ich mir ein, ich sähe gerade noch einen Zipfel von Cäsars Umhang hinter einer Ecke verschwinden. Atticus. Er blieb vor seinem Freund stehen und umfasste mit beiden Händen dessen Hände. Mein alter Freund, ich kann dir gar nicht genug danken. Wofür? Ich habe bloß einen Fadenschwätzer abgefüllt, und der hat mir dann was erzählt, nicht der Rede wert. Um herauszufinden, was da vor sich ging, dachte sich Cicero eine Falle aus. Er rief Ranunculus und Philum zu sich. Er trug ihnen auf, in der Stadt das Angebot zu streuen, dass sie im Auftrag eines anonymen Senators, der seine Chancen bei den anstehenden Konsulatswahlen bedroht sehe, jedem Wählerverein pro Stimme 50 Sesterze zahlen würde. Ranunculus und Philum kannten das Spiel und konnten Cicero eine Woche später berichten, dass etwas sehr Seltsames im Gange war. Keiner der bekannten Stimmenkäufer war zur Zusammenarbeit bereit. Was heißt, wie es Ranunculus mit seiner piepsigen Stimme ausdrückte, dass Rom zum ersten Mal seit 300 Jahren nur von ehrbaren Männern bevölkert ist oder dass alle Stimmen, die zu kaufen waren, schon aufgekauft worden sind? »Es muss doch einen geben, der umfällt«, sagte Cicero. »Wir erhöhen den Preis. Macht euch wieder auf die Beine.« Tatsächlich bahnte sich eine der denkwürdigsten und am härtesten umkämpften Wahlen der jüngeren Geschichte an. Einige der anderen Kandidaten, denen die ungewöhnliche Umtriebigkeit der Stimmenkäufer nicht verborgen geblieben war, konnten den Konsul Martius Figulus dazu bewegen, im Senat einen scharfen Gesetzesentwurf gegen illegale Wahlkampfpraktiken einzubringen, der unter dem Namen Lex Figula bekannt wurde. Es war einem Kandidaten schon vorher verboten gewesen, Bestechungsgeld anzubieten. Das neue Gesetz stellte auch unter Strafe, wenn ein Wähler Bestechungsgeld annahm. Cicero befand sich nun in einer heiklen Lage, denn er wollte natürlich nicht, dass das Gesetz scheiterte, wollte aber so kurz vor dem wichtigsten Wahlgang seines Lebens genauso wenig bei den Wählervereinen anecken, die das Gesetz als Angriff auf ihre Ehre betrachteten. Er zog sich geschickt aus der Affäre. »Im Prinzip befürworte ich das Gesetz«, erklärte er bei der Anhörung, »denn es kann nur den Schuldigen zur Last werden. Aber es gibt etwas, das nicht stimmt an diesem Gesetz«, ein Ungleichgewicht, das ins Lot gebracht werden muss. Wollen wir wirklich, dass der arme Mann, der der Versuchung erliegt, schärfer zu verurteilen ist als der reiche Mann, der den Armen vorsätzlich dieser Versuchung ausgesetzt hat? Ich will das Gegenteil. Wenn das Gesetz gegen den einen vorgeht, dann müssen die Strafen für den anderen verschärft werden. Mit deiner Erlaubnis, Figulus, möchte ich deshalb eine Ergänzung zu deinem Gesetz vorschlagen. Jede Person, die einem Bürger gegen Geld, dessen Wählerstimme abkauft, abzukaufen versucht oder deren Kauf veranlasst, soll mit 10 Jahren Exil bestraft werden. Ein aufgeregtes und langgezogenes »O« schwappte durch die gesamte Kammer. Von meinem Standpunkt aus konnte ich Crassus nicht sehen, aber Cicero versicherte mir hinterher entzückt, dass sein Gesicht knallrot angelaufen sei. Die Mehrheit der Senatsmitglieder war zu überrascht, um überhaupt reagieren zu können, und diejenigen, die am meisten zu verlieren hatten, wie Crassus, wagten es nicht, sich in aller Öffentlichkeit zu entlarven. Folglich wurde der Zusatz ohne Gegenrede zugelassen und als das Haus über das Gesetz abstimmte, wurde es mit großer Mehrheit angenommen. Angeführt von seinen Liktoren verließ Figulus die Kammer. Die Senatoren marschierten hinter ihm hinaus auf das Forum, wo Figulus die Stufen zur Rostra hinaufstieg und das Gesetz zur sofortigen ersten Lesung dem Herold überreichte. Jetzt mussten, wie üblich, die drei einmal wöchentlich stattfindenden Markttage verstreichen, bevor über das Gesetz abgestimmt werden konnte, was bedeutete, dass das Volk unmittelbar vor den Konsulatswahlen sein Urteil fällte. Cicero war hochzufrieden mit seinem Tagewerk. Sollte die Lex Figula angenommen werden und er die Wahl wegen der Bestechungen verlieren, dann eröffnete sich ihm die Möglichkeit, Klage anzustrengen, und zwar nicht nur gegen Catilina und Hybrida, sondern auch gegen seinen Erzfeind Crassus höchstpersönlich. Zu jener Zeit war meine Bewunderung für ihn riesengroß. Er hat sicher gewusst, dass die Aussichten ziemlich schlecht für ihn standen. Pisos Vorhersage bezüglich Pompeius hatte sich vollauf bestätigt. Der hohe Herr hatte keinen Finger gerührt, um Ciceros Wahlkampf zu unterstützen. Er hatte sich am Ostufer des Schwarzen Meeres eingerichtet, in Amisus, unendlich weit entfernt von Rom, und ließ sich dort wie ein orientalischer Potentat von 12 regionalen Königen um den Bart gehen. Während Quintus sich über Pompeius Undankbarkeit ereiferte, nahm Cicero es fatalistisch. »Wenn du Dankbarkeit willst, dann kauf dir einen Hund.« 3 Tage vor den Konsulatswahlen, am Vorabend der Abstimmung über das Bestechungsgesetz, gab es endlich einen Durchbruch. Ranunculus stürzte mit der Nachricht in Ciceros Arbeitszimmer, dass er einen Stimmenkäufer namens Gaius Salinator gefunden habe, der behaupte, er habe noch 300 Stimmen für 120 Sesterze das Stück anzubieten. Er habe für heute Abend ein Treffen ausgemacht, um ihm den Namen des Kandidaten zu nennen, für den die bestochenen Wähler zu stimmen hätten, und um das Geld zu übergeben. Als Cicero das hörte, bestand er darauf, Ranunculus zu begleiten. Kurz darauf zählte Salinator bereits arglos das Geld ab und sagte zu Ranunculus: »Gib mir den Namen deines Klienten.« »Ich bin sein Klient«, erklärte Cicero und zog sich die schützende Kapuze vom Kopf. Erschrocken wich Salinator einen Schritt zurück und versicherte dem Senator, was es für eine Ehre sei, seinen Wahlkampf unterstützen zu dürfen, und so weiter und so fort, bis ihm Cicero barsch über den Mund fuhr. »Von Lumpen wie dir brauche ich keine Hilfe. Was ich brauche, sind Informationen. Sonst liefere ich dich Crassus aus.« Die Aussicht auf Crassus Rache jagte Salinator offenbar mehr Angst ein als alles andere. Er gestand. »Dann ist dein Klient also Crassus?« fragte Cicero. Salinators Kinn zuckte. Zu mehr als einem angedeuteten Nicken reichte sein Mut nicht. »Die 300 Stimmen waren also für Hybrida und Catilina bestimmt, richtig?« Wieder die Andeutung eines Nickens. »Ja«, sagte er, »und für die anderen.« »Die anderen? Wen meinst du? Lentulus Sura für die Prätur?« »Ja, auch. Und für die anderen.« die anderen«, wiederholte Cicero gereizt. »Wer sind die anderen?« »Cosconius«, sagte Salinator. Dann holte er Luft und sagte: »Pomptinus, Balbus, Caecilius, Labienus, Faberius, Guta, Bulbus, Calidius, Tuditius, Valgius und Rullus.« Bei jedem neuen Namen schaute Cicero ein bisschen erstaunter. »Sind das alle?« fragte er, als Salinator fertig war. »Du bist sicher, dass du keinen Senator vergessen hast?« Er blickte zu Quintus, der ebenso verblüfft war wie er selbst. »Da geht es nicht nur um 2 Kandidaten fürs Konsulat«, sagte Quintus. »Das sind noch 3 für die Prätur und 10 fürs Volkstribunat. Crassus versucht, eine Regierung zu kaufen.« Cicero war nicht der Mann, der gern zeigte, dass ihn etwas überraschen konnte, doch an jenem Abend stand auch ihm die Verblüffung ins Gesicht geschrieben. »Aber das ist absurd«, sagte er aufgebracht. »Was haben die einzelnen Stimmen gekostet?« 500 fürs Konsulat, 200 für die Prätur, 100 fürs Volkstribunat«, sagte Salinator, »als handele es sich um Schweine auf dem Viehmarkt.« »Du willst mir also tatsächlich weismachen«, fragte Cicero, während er mit gerunzelter Stirn die Gesamtsumme überschlug, dass Crassus allein für die 300 Stimmen in deinem Wahlverein eine Dreiviertelmillion zahlen will?« Salinator nickte, dieses Mal heftiger, ja sogar befriedigt, mit einem gewissen professionellen Stolz. »Das ist der grandioseste Wahlkampf seit Menschengedenken.« Cicero drehte sich zu Ranunculus um, der am Fenster stand und auf verdächtige Bewegungen auf der Straße achtete. »Wie viele Stimmen hat Crassus deiner Meinung nach zu diesen Preisen gekauft?« 7.000 bis 8.000. »8.000?« wiederholte Cicero. 8.000 würden Ihnen 20 Millionen Sesterzi kosten. Ist dir so etwas schon mal untergekommen? Und am Ende hat er nicht mal selbst einen Posten, sondern hat nur solche Trottel wie Hybrida und Lentulus Sura in Amt und Würden gebracht.« Er drehte sich wieder zu Salinator um. »Hat er dir gegenüber mal Andeutungen über die Gründe für diese Gewaltoperation gemacht?« »Nein, Senator. Crassus ist nicht der Mann, der gerne Fragen beantwortet.« »Crassus' Operation hat nichts mit seiner Feindschaft mir gegenüber zu tun«, resümierte Cicero später in seinem Arbeitszimmer. »Er würde nicht 20 Millionen ausgeben, nur um meine Hoffnungen zu zerstören. Für 20 Millionen Sesterze muss er etwas wirklich Gewaltiges im Auge haben.« »Aber was?« Er starrte die Wand an. »Tiro, du bist doch immer ganz gut mit Celius ausgekommen, oder?« »So einigermaßen«, erwiderte ich vorsichtig. »Besuche ihn morgen früh und rede mit ihm, aber behutsam. Vielleicht kannst du ihm irgendwelche Andeutungen darüber entlocken, was Crassus im Schilde führt. Schließlich lebt er in seinem Haus. Irgendetwas muss er doch wissen.« Am nächsten Morgen ging ich nervös den Weg zum Palatin hinauf, und als ich Crassus' Haus erreichte, sagte ich dem Türwächter, ich hätte eine dringende Nachricht für Celius Rufus. Er bot mir an, im Haus zu warten, aber ich blieb lieber draußen. Während er im Haus verschwand, um Celius zu holen, ging ich auf die andere Straßenseite und versuchte, so wenig wie möglich aufzufallen. Kurze Zeit später erschien Celius auf der Türschwelle, hielt sich gegen die Sonne die Hand über die Augen und blinzelte in meine Richtung. Ich sah sofort, dass er wie üblich die ganze Nacht unterwegs gewesen und offensichtlich wenig erbaut davon war, dass man ihn geweckt hatte. Ein dichter Stoppelbart bedeckte sein gut geschnittenes Kinn. »Cicero hat dich geschickt, weil er irgendetwas wissen will.« »Das liegt doch auf der Hand«, erwiderte ich leicht gereizt. »Ich wünschte, ich könnte euch helfen, Tiro«, sagte er. »Bei Crassus ist es nicht halb so angenehm wie bei Cicero. Der alte Glatzkopf ist ein Ekel. Und was die Politik angeht, so hält er mich von allem fern. Ich kann dir nicht helfen.« Nachdem ich mich schon halb zum Gehen gewandt hatte, hielt er mich am Ellbogen fest. »Cicero muss wirklich verzweifelt sein, wenn er mich um Hilfe bittet«, sagte er und schaute mich mit ungewohnter Ernsthaftigkeit an. »Sag ihm, dass es mir leid täte, wenn er in Schwierigkeiten stecken sollte. Er ist ein Dutzendmal mehr wert als Crassus.« Derweil war Cicero auf dem Forum unermüdlich tätig. Mit seinem Gefolge klapperte er die Mitglieder eines Wahlbezirks nach dem anderen ab und setzte sich nachdrücklich für Figulas Gesetzesentwurf ein. Am frühen Nachmittag jedoch trat der populare Volkstribun Mucius Orestinus, der des Raubes angeklagt einmal Ciceros Klient gewesen war, an die Rampe der Rostra und verunglimpfte das Gesetz als Angriff der Aristokraten auf die Integrität des Volkes. Er hob sogar Cicero als einzigen namentlich hervor und bezeichnete ihn als einen Mann, der für das Amt des Konsulats ungeeignet sei und sich als Freund des Volkes aufspiele, aber nie etwas für das Volk getan habe. Das war zu viel für Cicero. Schließlich hatte er erst im Jahr zuvor einen Freispruch für Mucius erreicht. Er bahnte sich mit vor Zorn hochrotem Kopf einen Weg durch die Menge und forderte, antworten zu dürfen. »Was ist mit deiner Stimme, Mucius? Wer hat die gekauft?« brüllte er, doch Mucius stellte sich taub. Stattdessen hob er den Arm und verkündete mit feierlicher Stimme, dass er sein Veto gegen die Vorlage einlege. Damit war die Lex Figula gestorben. Figulus erklärte, dass er für den morgigen Tag eine Sitzung des Senats einberufe, damit über das weitere Vorgehen beraten werden könne. Das war ein bitterer Augenblick für Cicero. Als wir wieder zu Hause waren und ich es schließlich geschafft hatte, die Tür vor der nachdrängenden Anhängerschar zu schließen, fürchtete ich, er würde wie damals am Tag vor den Wahlen zum Ädilat einen Zusammenbruch erleiden. Er ging gleich weiter Richtung Arbeitszimmer, auf dessen Schwelle er jedoch überrascht stehen blieb, weil da niemand anderer als Caelius Rufus saß. »Ist etwa Crassus gestorben?« fragte Cicero müde. »Ganz im Gegenteil«, erwiderte Caelius lachend. »Er ist sogar quicklebendig. Angesichts des zu erwartenden Triumphs bei den Wahlen hat er für heute Abend schon mal eine große Konferenz einberufen.« »Ach, tatsächlich?« sagte Cicero. »Ich sah, dass diese Information ihn sofort wieder etwas belebte, wie ein kurzer Nieselregen eine verwelkte Blume.« »Und wer nimmt da teil an dieser Konferenz?« »Catilina, Hybrida, Cäsar. Wer sonst noch kommt, weiß ich nicht. Einer von Crassus' Sekretären, der in der Stadt unterwegs war, um die Einladungen zu überbringen, hat mir das erzählt. Da lief die Volksversammlung noch.« »Was würde ich dafür geben, da Mäuschen spielen zu können?« »Kein Problem«, sagte Caelius. »Das Treffen findet in dem Raum statt, in dem Crassus auch seine geschäftlichen Besprechungen abhält. Dabei hat er oft, aber nicht heute Abend, wie mir mein Informant versichert, einen Sekretär dabei, der Notizen von dem Gesprochenen macht, aber so, dass die andere Person nichts davon mitbekommt. Dafür hat er sich einen kleinen Horchposten einbauen lassen, ein Kämmerchen, das sich hinter einem Wandteppich befindet.« »Du glaubst also, dass du dich da drin verstecken und mitschreiben kannst?« »Ich doch nicht.« »Ich habe da eher an Tiro gedacht«, sagte Caelius und klopfte mir auf die Schulter, »unseren Meister der Kurzschrift.« Caelius führte mich einen schmalen Weg entlang, der an der Rückseite von Crassus' Haus endete. Er drückte einen dichten Vorhang aus dicken, verschlungenen Efeuranken zur Seite, hinter dem eine winzige, eisenbeschlagene Tür zum Vorschein kam, die vollkommen zugerostet aussah. Trotzdem schwang sie nach einem kurzen, kräftigen Stoß von Caelius' Schulter geräuschlos auf. Wir sprangen in einen leeren Kellerraum. Wir durchquerten einen Innenhof, schlüpften kurz in ein Vorzimmer, um ein Hausmädchen vorbeizulassen, und betraten schließlich einen großen leeren Raum. Caelius nahm eine Lampe, ging schnell zu einem schweren, wollenen Wandteppich, auf dem Diana mit einem Speer einen Hirsch erlegte, und hob ihn am Rand an. Dahinter verbarg sich eine Nische wie für eine Statue, gerade hoch und tief genug für einen einzelnen Mann, mit einem kleinen, etwa in Mannshöhe vorstehenden Sims, auf den Caelius die Lampe stellte. Als ich laute Männerstimmen hörte, schlüpfte ich schleunigst in die Nische. Caelius legte den Finger an die Lippen, zwinkerte mir zu und hängte den Wandteppich wieder vor die Öffnung. Schnell verklangen seine Schritte. Erst war ich vollkommen blind, doch allmählich gewöhnte ich mich an das schwache Licht der Öllampe, die direkt hinter meiner Schulter stand. Direkt vor mir entdeckte ich mehrere winzige Gucklöcher, die man in das dicke Wollgewebe gebohrt hatte und durch die ich den ganzen Raum überblicken konnte. In der nächsten Sekunde dröhnte Crassus' Stimme so laut in meinen Ohren, dass ich fast nach vorn gestolpert wäre. Er bat seine Gäste mit freundlicher Stimme doch einzutreten. Dann gab er meine Gucklöcher frei und andere Männer gingen an mir vorbei und nahmen auf den Stühlen Platz. Der behende Catilina, Hybrida mit seinem Säufergesicht, der geschniegelte Cäsar, der untadelige Lentulus Sura, Mucius, der Held des Nachmittags und zwei berüchtigte Stimmenkäufer. Außerdem erkannte ich einige Senatoren, die das Volkstribunat anstrebten. Sie alle schienen bester Laune zu sein. »Meine Herren, vielen Dank, dass ihr gekommen seid«, sagte er, wobei er mit dem Rücken zu mir stand. »Es gibt viel zu besprechen und wir haben nicht viel Zeit. Also gleich zum ersten Punkt. Ägypten. Cäsar?« Crassus setzte sich und Cäsar stand auf. Mit dem Zeigefinger strich er sich eins seiner dünnen Haare hinter das Ohr. Vorsichtig, um ja kein Geräusch zu machen, zog ich mein Notizbuch und meinen Schreibgriffel hervor. Und als Cäsar mit seiner unverwechselbar scharfen Stimme zu sprechen begann, begann ich zu schreiben. Es war weit nach Mitternacht, als ich schließlich wieder zu Hause war. Alle schliefen schon, bis auf Cicero. Wir brüteten viele Stunden über den rätselhaften Bemerkungen der Verschwörer, bis wir uns schließlich ein klares Bild machen konnten. Offenbar gliederte sich der Komplott, an dem Cäsar und Crassus seit vielen Monaten gezimmert haben mussten, in vier Teile. Als erstes strebten sie die Kontrolle über den Staat an, und zwar mit Siegen in allen allgemeinen Wahlen, die ihnen nicht nur beide Konsulate, sondern auch alle 10 Volkstribunate plus ein paar Prätoren bescheren sollten. Der zweite Schritt sah vor, dass die Volkstribunen im Dezember ein Gesetz für eine umfassende Landreform einbringen würden, welches die Auflösung der großen staatlichen Ländereien beinhaltete sowie deren sofortige Verteilung als Ackerland an 5000 städtische Plebejer. Im dritten Schritt würden im März 10 von Crassus und Caesar angeführte Regierungsbeauftragte gewählt, die die Vollmacht erhielten, eroberte Gebiete im Ausland zu verkaufen und mit den daraus erzielten Erlösen per Zwangsenteignung weitere riesige Landgebiete in Italien zu erwerben, um damit ein noch größeres Besiedlungsprogramm zu starten. Als letzte Stufe stand für kommenden Sommer nichts Geringeres als die Annektierung Ägyptens auf dem Programm. Als Vorwand würde das umstrittene, vor etwa 17 Jahren verfasste Testament eines seiner toten Herrscher, König Ptolemäus des Soundsovielten, dienen, indem er angeblich sein gesamtes Herrschaftsgebiet dem römischen Volk vermachte. Die Profite auch daraus würden zu weiterem Landerwerb in Italien besagten Regierungsbeauftragten zur Verfügung stehen. »Bei allen Göttern, das ist ein als Landreform getarnter Staatsstreich«, rief Cicero erregt. »Diese 10 Regierungsbeauftragten unter Crassus und Caesar, das sind dann die wahren Herren des Landes. Die Konsuln und die anderen Magistrate degradiert zu Nullen. Mit den im Ausland erplünderten Geldern können sie ihre Herrschaft zu Hause auf unbegrenzte Zeit absichern.« Er lehnte sich zurück und saß mit verschränkten Armen, das Kinn auf der Brust, lange Zeit schweigend da. Draußen stimmten die Vögel ihr morgendliches Konzert an und kurz darauf hörte ich, wie jemand die Treppe herunterkam. Es war Terenzia. »Markus«, rief sie, ohne mich zu beachten, »was um alles in der Welt machst du so früh hier unten?« Er erklärte ihr missmutig, was passiert war. Terenzia war durch und durch Aristokratin, und als sie begriff, was er gerade gesagt hatte, war sie natürlich entsetzt. Der Gedanke, staatliches Land zu privatisieren und dem Volk zu überlassen, war für sie der erste Schritt zur Zerstörung Roms. »Du musst an vorderster Stelle dagegen ankämpfen«, bedrängte sie Cicero. »Das kann dir den Wahlsieg bringen. Jeder ehrbare Mann wird sich dir anschließen.« Er starrte das Konferenzprotokoll an und schüttelte langsam den Kopf, wie ein Künstler, der trübsinnig über das Werk eines begabten Rivalen nachdenkt. »Das ist ein wahrhaft außerordentliches Komplott, ein politischer Geniestreich. Das kann sich nur Caesar ausgedacht haben. Und was Crassus angeht, für eine Anzahlung von gerade mal 20 Millionen Sesterze kann er sich fast ganz Italien und Ägypten unter den Nagel reißen. Eine ziemlich lukrative Investition. Das musst selbst du zugeben.« »Aber du musst etwas dagegen unternehmen«, sagte Terenzia. »Irgendwas!« »Und was genau schlägst du vor, soll ich unternehmen?« »Das liegt doch auf der Hand. Du gehst als erstes heute Morgen in den Senat und deckst das Komplott auf. Stell die Verschwörer an den Pranger.« »Hervorragende Taktik«, erwiderte Cicero sarkastisch. »Ich enthülle die Existenz einer populären Gesetzesinitiative und gleichzeitig verurteile ich sie auch noch. Du hörst mir nicht zu, Terenzia. Die Menschen, die davon am meisten profitieren, sind meine Anhänger. Ich gelte als Mann des Volkes.« »Wenn du noch etwas Verstand hättest, dann würdest du damit zu Catullus oder Hortensius gehen und sagen, das hier sind Crassus und Caesars Pläne. Unterstützt mich und ich werde dem ein Ende machen.« Cicero stöhnte wütend auf. Eine Zeit lang schwieg er. Plötzlich hob er den Blick und schaute Terenzia an. »Himmel, Terenzia«, sagte er leise, »du bist tatsächlich ein schlaues Weib. Es ist gar nicht nötig, dass ich irgendwas unternehme. Ich überlasse das einfach Hortensius.« Cicero wies mich an, meine Aufzeichnungen ins Reine zu schreiben und schickte mich dann mit einem persönlichen Brief Ciceros und den Beweisen zu Hortensius. Als ich an diesem Morgen schließlich mit einiger Verspätung das Forum erreichte, hatten sich im Senaculum schon gut 200 Senatoren eingefunden. Kaum hatte ich mir meinen guten Stammplatz am Türpfosten gesichert, als sich jemand zu mir vordrängelte. Es war Atticus, der vor Aufregung ganz bleich war. »Woher nimmt er bloß die Nerven, sich sowas zu trauen?«, fragte er. Bevor ich antworten konnte, erhob sich Figulus und berichtete der Kammer über das Scheitern seines Gesetzesantrags in der Volksversammlung. Nachdem er eine Zeit lang auf seine leiernde Art gesprochen hatte, forderte er Mucius auf, zu erklären, warum er gegen das vom Senat beschlossene Gesetz sein Veto eingelegt habe. Mucius stand auf und erläuterte in würdevollen Worten, dass sein heiliges Amt von ihm verlange, den Interessen des Volkes zu dienen. Und Figulus' Gesetz sei weit davon entfernt, diesen Interessen zu dienen. Es bedrohe vielmehr die Sicherheit des Volkes und beleidige dessen Ehre. Blödsinn, tönte es von der anderen Seite des Ganges. Ich erkannte Ciceros Stimme sofort. Sie haben dich gekauft. Atticus packte meinen Arm. Jetzt geht's los, flüsterte er. Mein Gewissen, fuhr Mucius fort. Dein Gewissen hat damit gar nichts zu tun, du bist ein Lügner. Cicero sprang auf und signalisierte mit ausgestrecktem Arm, dass er das Wort wünsche. In diesem Augenblick hörte ich hinter mir eine Stimme, die Durchlass verlangte. Wir drängten uns zur Seite, um dem unpünktlichen Hortensius Platz zu machen. Er eilte den Gang hinunter, verbeugte sich vor dem Konsul und setzte sich auf seinen Platz neben Catulus, den er umgehend in eine geflüsterte Unterhaltung verstrickte. Cicero setzte seine Rede fort. »Du bist eine Hure, Mucius, und ein Verräter. Denn erst gestern hast du vor der Volksversammlung erklärt, dass ich ungeeignet sei für das Konsulat. Ich, der erste Mann, an den du dich gewandt hast, als man dich des Raubes anklagte. Gut genug für deine Verteidigung, Mucius, aber nicht gut genug, das römische Volk zu verteidigen?« »Aber was soll ich mich um dein Gerede scheren, wenn doch die ganze Welt weiß, dass man dich für diese Verleumdung bezahlt hat?« Mucius lief knallrot an. Cicero betrachtete ihn verächtlich. »Aber wer ist schon Mucius?« sagte er geringschätzig und schnalzte dabei mit den Fingern. »Nichts weiter als eine einzelne Hure aus einer ganzen Horde von käuflichen Kreaturen. Und ihr Anführer ist ein Mann von adliger Geburt, der sich die Bestechung zu seinem Instrument erwählt hat. Er besticht Geschworene, Wähler und Volkstribunen. Kein Wunder, dass er unser Gesetz gegen die Bestechung verabscheute und für ihn nur eine Methode in Betracht kam, es zu verhindern. Bestechung.« Er hielt inne und senkte die Stimme. »Ich möchte die Kammer über einige Dinge in Kenntnis setzen, die mir zu Ohren gekommen sind.« Es wurde jetzt sehr still. »Gestern Abend haben sich Antonius Hybrida, Sergius Catilina und einige andere Personen im Hause jenes Mannes von adliger Geburt...« »Der Name!« forderte eine laute Stimme, und einen Augenblick lang glaubte ich tatsächlich, Cicero würde ihn nennen. Stattdessen schaute er mit derart berechnender Intensität hinüber zu dem auf der anderen Seite des Ganges sitzenden Crassus, dass er ihm genauso gut die Hand auf die Schulter hätte legen können. »Jener besagte Mann von adliger Geburt hat sich also mittels Bestechung das Bestechungsgesetz vom Hals geschafft und heckt nun ein neues Komplott aus. Er plant, sich mittels Bestechung den Weg zum Konsulat zu bahnen, allerdings nicht für sich selbst, sondern für seine beiden Marionetten, Hybrida und Catilina.« Die beiden Angesprochenen sprangen augenblicklich auf und protestierten. Da sie jedoch im Rang unter ihm standen, hatte Cicero das Recht, sie einfach stehen zu lassen. »Da haben wir sie also«, sagte er und drehte sich zu den Bänken hinter ihm um. »Die Besten, die man für Geld kriegen kann.« Cäsar, der den beiden zur Hilfe kommen wollte, stand auf und fragte Cicero, worauf er eigentlich hinaus wolle. Doch Cicero ignorierte die Frage einfach. »Reden wir zuerst über den geringeren der beiden«, fuhr er fort. »Du, Hybrida, du bist, kurz gesagt, ein Witz. Allerdings ein Witz, der schon viel zu lange gedauert hat.« Ich spürte, wie sich Atticus' Hand in meinem Arm verkrallte. »Was deinen Fall betrifft, Catilina, ist es nicht Ausgeburt und Sinnbild schlimmer Zeiten, dass jemand wie du sich überhaupt Hoffnungen auf das Konsulat machen kann?« »Ich bin freigesprochen worden«, brüllte Catilina. »Freigesprochen«, höhnte Cicero. »Du? Freigesprochen? Der sich mit jeder nur denkbaren sexuellen Perversion und Lasterhaftigkeit besudelt hat? An dessen Händen das Blut der niederträchtigsten Morde klebt? Der Verbündete ausgeplündert, Gesetze gebrochen und Gerichtshöfe geschändet hat? Freigesprochen! Was für ein Jammer, dass dir nicht aufgefallen ist, dass dieses Urteil gar kein Freispruch war, sondern nur ein Aufschub für ein Strafgericht, das ein klein wenig härter sein wird, mit Strafen, die ein klein wenig schrecklicher sein werden. Das wäre selbst für einen gleichmütigen Menschen zu viel gewesen, bei Catilina bewirkte es nichts weniger als einen Blutrausch. Das war natürlich genau die Reaktion, die Cicero beabsichtigt hatte. Er zuckte zwar zusammen, blieb aber aufrecht stehen, während sich Quintus und ein paar Veteranen schützend vor ihn stellten. Was allerdings gar nicht nötig gewesen wäre, denn die Liktoren des Konsuls hatten ebenfalls sofort reagiert und Catilina trotz seiner Größe überwältigt. Als endlich Ruhe eingekehrt war und alle Senatoren auf ihren Plätzen saßen, erhielten Hybrida und Catilina Gelegenheit zur Gegenrede. Zornbebend kippten sie kübelweise Beleidigungen über Cicero aus. Allerdings reichte keiner von beiden an die Eleganz von Ciceros Verunglimpfungskünsten heran. Vor allem aber musste es selbst ihren treuesten Parteigängern unangenehm aufgefallen sein, dass sie keine Antwort auf Ciceros zentrale Anschuldigung hatten. Dass sie nämlich ihre Kandidatur nur den korrupten Umtrieben einer mysteriösen dritten Person verdankten. Cicero konnte jetzt nichts weiter tun, als Hortensius' Reaktion abzuwarten. Atticus' hervorragende Sonnenuhr zeigte die 10. Stunde an, als schließlich einer seiner Sklaven in die Bibliothek kam und den Besuch von Hortensius' Verwalter meldete. Dieser erklärte, dass er Cicero zu einer Unterredung mit seinem Herrn abholen solle. »Ich fahre mit«, sagte Quintus bestimmt. »Meine Anweisungen lauten, nur Senator Cicero abzuholen«, antwortete der Verwalter. »Das Treffen ist höchst sensibel und vertraulich. Nur eine zusätzliche Person ist vonnöten, der Sekretär des Senators, der mit der flotten Schreibhand.« »Senator Hortensius bürgt für deine Sicherheit, Senator«, sagte der Verwalter steif. »Ich gebe dir stellvertretend vor allen Zeugen hier mein Ehrenwort.« Wir verließen die Stadt und fuhren direkt zum Palast des Lucullus. Weil Lucullus immer noch über das militärische Imperium verfügte, hatte er auch noch militärische Wachposten, und in der Halle warteten mürrische Liktoren mit Rutenbündeln und Beilen, und zwar so viele Liktoren, wie Cicero auffiel, dass nach seiner Rechnung noch ein zweiter General im aktiven Dienst auf dem Gelände sein musste. »Hältst du es für möglich, dass Quintus Metellus hier ist?«, fragte er mich flüsternd, als Hortensius' Verwalter uns in das höhlenartige Innere des Palastes führte. »Bei allen Göttern. Ich glaube, er ist tatsächlich da.« Neben Metellus saß Hortensius, dessen kühles, feingeschnittenes Gesicht keinerlei Regung zeigte, und auf der anderen Seite Catullus, dünn und scharf wie die Klinge eines Messers. Isauricus, der große alte Mann des Senats, war ebenfalls anwesend. Um die 70 muss er an jenem Juliabend gewesen sein. Mir fiel auf, dass er die Abschrift in Händen hielt, die ich Hortensius überbracht hatte. Die beiden Lucullus-Brüder komplettierten das Sextett. Den jüngeren Marcus kannte ich aus dem Senat. Er war ein bekanntes Gesicht aus der vordersten Bank. Lucius, den berühmten General, hatte ich noch nie zuvor gesehen. Er hatte 18 der letzten 23 Jahre im Militärdienst außerhalb von Rom verbracht. Er war etwa Mitte 50 und mir wurde schnell klar, warum Pompeius so leidenschaftlich eifersüchtig auf ihn war. Lucullus verströmte eine kühle Würde, die sogar Catullus etwas gewöhnlich aussehen ließ. Es war schließlich Hortensius, der das peinliche Schweigen beendete. Er stand auf und stellte Cicero dem General vor. Cicero streckte die Hand aus und einen Augenblick lang glaubte ich, dass Lucullus den Handschlag verweigern würde, denn dieser kannte Cicero ja nur als Parteigänger von Pompeius. Aber schließlich nahm er seine Hand doch, allerdings so vorsichtig, wie man einen schmutzigen Schwamm in einer Latrine anfasst. »Imperator«, sagte Cicero und verneigte sich höflich. Dann nickte er auch Metellus zu. »Imperator?« »Und wer ist das?« fragte Isauricus und zeigte auf mich. »Tiro, mein Sekretär«, antwortete Cicero. »Er hat das Treffen bei Crassus protokolliert.« »Nun, was mich angeht, ich glaube kein Wort davon«, sagte Isauricus und stieß mit dem Schriftstück in meine Richtung. »Niemand kann eine derart ausführliche Besprechung Wort für Wort aufzeichnen. Kein Mensch kann das.« »Tiro hat sein eigenes Kurzschriftsystem entwickelt«, erläuterte Cicero. »Das will ich sehen«, sagte Catullus aggressiv. »Schreib mit, was ich sage.« Er sprach gleich weiter, so dass mir kaum Zeit blieb, ein frisches Notizbuch und meinen Schreibgriffel hervorzuholen. »Wenn das stimmt, was ich hier lese, dann steuert der Staat als Folge einer kriminellen Verschwörung auf einen Bürgerkrieg zu. Stimmt es nicht, dann handelt es sich um die hinterhältigste Fälschung in der Geschichte Roms. Ich persönlich betrachte dieses Schriftstück als falsch. Dass Catilina ein Hitzkopf ist, das wissen wir schon lange, aber er ist ein wahrer und ehrenhafter Römer, kein verschlagener, von Ehrgeiz zerfressener Außenseiter. Sein Wort gilt mir mehr als das eines Homo Novus. Und das wird auch immer so bleiben. Was willst du von uns, Cicero?« »Nichts«, erwiderte Cicero freundlich. »Mir sind Informationen in die Hände gefallen, von denen ich annahm, sie könnten euch interessieren. Deshalb habe ich sie an Hortensius weitergeleitet, das ist alles. Vielmehr hätte ich guten Grund zu fragen, was wollt ihr? Wollt ihr zwischen die Mühlsteine geraten, die euch nach und nach die Luft aus dem Leib pressen? Zwischen Pompeius und seinen Armeen im Osten auf der einen und Crassus, Cäsar und dem städtischen Pöbel hier in Italien auf der anderen Seite? Obwohl ihr nie meine Freunde gewesen seid, habe ich meiner patriotischen Pflicht genügt und euch darüber informiert, was vorgeht. Und mein Auftritt heute im Senat hat euch wohl hinreichend bewiesen, dass ich willens bin, mich diesen Kriminellen in den Weg zu stellen. Ich habe sie mir damit zu Feinden gemacht und euch habe ich gezeigt, wer sie wirklich sind. Und trotzdem will ich nichts von euch, Catulus, von keinem von euch. Wenn ihr aber nichts weiter im Sinn habt, als mich zu beleidigen, dann kann ich euch nur einen guten Abend wünschen. Und damit drehte er sich um und ging Richtung Tür und ich mit ihm. Lies vor. Cicero blieb stehen. Lies vor, wiederholte Lucullus, was Catulus gerade gesagt hat. Cicero nickte mir zu und ich kramte mein Notizbuch hervor. Wenn das stimmt, was ich hier lese, dann steuert der Staat als Folge einer kriminellen Verschwörung auf einen Bürgerkrieg zu. Meine Stimme klang immer merkwürdig ausdruckslos, wenn ich meine stenografierten Notizen vorlas. Das kann er sich auch gemerkt haben, wandte Catulus ein. Das ist doch nichts weiter als eine billige Gaukelei. Das Ende, sagte Lucullus. Lies die letzten Sätze vor, die dein Herr gesagt hat. Ich fuhr mit den Fingern nach unten. Und trotzdem will ich nichts von euch, Catulus, von keinem von euch. Wenn ihr aber nichts weiter im Sinn habt, als mich zu beleidigen, dann kann ich euch nur einen guten Abend wünschen. Isauricus pfiff durch die Zähne. Hortensius nickte und Metellus sagte, tja, was mich angeht, mir reicht das als Beweis. Catulus starrte mich nur wütend an. Komm zurück, Cicero, sagte Lucullus und winkte mit dem Zeigefinger. Du hast mich überzeugt. Das Protokoll ist echt. Lassen wir die Frage, wer wen am meisten braucht, vorerst beiseite und unterhalten wir uns auf der Grundlage, dass jeder von uns den anderen braucht. Ich bin immer noch nicht überzeugt, brummte Catulus. Dann lass es mich mit einem einzigen Wort versuchen, vielleicht überzeugt euch das, sagte Hortensius gereizt. Das Wort lautet Cäsar. Cäsar mit Crassus Gold, mit 2 Konsuln und mit 10 Volkstribunen im Rücken. Wohl selten hat ein Kandidat ein grandioseres Spektakel geboten als Cicero am nächsten Tag auf dem Fußmarsch zum Marsfeld. Das größte Verdienst daran gebührte zweifellos Quintus. Unsere Parade umfasste 300 bis 400 Personen. Beim Einzug auf das Marsfeld veranstalteten wir einen Höllenlärm. Wir johlten und pfiffen, und sofort strömte uns eine riesige Menge an Wählern entgegen. Wenig später standen Cicero und die anderen Senatoren, insgesamt etwa 2 Dutzend Männer, die sich um das Konsulat oder die Prätur bewarben, von ihren Anhängern durch einen niedrigen Holzzaun getrennt innerhalb einer kleinen, für sie reservierten Zone. Der präsidierende Konsul unterhielt sich gerade mit den Auguren, um sich zu vergewissern, dass die für den Beginn der Abstimmung erforderlichen Zeichen günstig standen, als mit einem Gefolge von etwa 20 Mann Hortensius auftauchte. Die Menge teilte sich, um ihn durchzulassen. Er trat an den Zaun und rief Cicero, der seine Unterhaltung mit einem der anderen Kandidaten unterbrach und zu ihm ging. Allein das überraschte die Leute, denn jeder wusste um die gegenseitige Abneigung der beiden alten Rivalen. Unter den Zuschauern kam Unruhe auf. Auch Catilina und Hybrida drehten sich um und starrten herüber. Einen Augenblick lang schauten sich Cicero und Hortensius an, dann nickten sie sich in der gleichen Sekunde zu, streckten die Hände über den Zaun und jeder schüttelte langsam die Hand des anderen. Kein einziges Wort wurde gesprochen. Dann, die Hände der beiden hielten sich noch fest umschlossen, drehte Hortensius sich halb zu der Menge um und hob Ciceros Arm in die Höhe. Donnernder Applaus, in dem nur einige Buß- und Unmutsäußerungen zu hören waren, brach unter den Menschen los, denn es gab keinen Zweifel daran, was diese Geste bedeutete. Die Aristokraten unterstützten Cicero. Sofort drehten sich Hortensius' Begleiter um und verschwanden in alle Richtungen in der Menschenmenge, wahrscheinlich um den Zenturien mitzuteilen, dass sie ihr Abstimmungsverhalten zu ändern hätten. Ich riskierte einen Blick zu Catilina und sah auf seinem Gesicht nichts als Verblüffung. Kurz darauf forderte Figulus die Kandidaten auf, ihm zum Podium zu folgen, damit er die Abstimmung eröffnen könne. Das Los entschied über die Ehre, welche der 193 Zenturien als erste ihre Stimme abgeben durfte. Mitglied dieser sogenannten Centuria Prärogativa zu sein, wurde als seltene Gnade betrachtet, denn ihre Entscheidung gab oft die Richtung für die gesamten Wahlen vor. Ihre Stimmen waren schnell ausgezählt. Figulus trat an die Rampe des Podiums und verkündete, dass sie für Cicero an erster und Catilina an zweiter Stelle gestimmt hatten. Erstaunte Rufe wurden laut, denn viele hatten Catilina als Sieger und Hybrida als Zweiten vorhergesagt. Crassus und Caesar hatten bislang lässig miteinander plaudernd an der Stelle gestanden, wo die Wähler nach der Stimmabgabe hinter der Absperrwand hervortraten. Als ich jetzt ihre Gesichter sah, hätte ich am liebsten laut gelacht. So entgeistert schauten sie sich an. Sie besprachen sich kurz, dann machte sich jeder in eine andere Richtung davon, zweifellos, um nachzuforschen, wie es geschehen konnte, dass 20 Millionen Sesterzen nicht ausgereicht hatten, um die Centuria Prärogativa einzukaufen. Fest zu Cicero hatten immer der Ritterstand, die Pompeianer und die unteren Schichten gestanden. Mit den aristokratisch kontrollierten Stimmenblöcken, die Hortensius, Catullus, Metellus, Isauricus und die Lucullus-Brüder beisteuerten, bekam er von jeder Zenturie, ob als erste oder zweite Präferenz, eine Stimme. Schon bald ging es nur noch darum, wer Ciceros Amtskollege sein würde. Am Vormittag sprach noch alles für Catilina. Doch dann stimmten die 6 Zenturien ab, die sich ausschließlich aus Aristokraten zusammensetzten, die 6 Suffragier. Sie rammten Catilina endgültig das Messer in den Leib. Da das Marsfeld außerhalb der Stadtgrenzen lag, konnte niemand Lucius Lucullus und Quintus Metellus daran hindern, ihre Stimme abzugeben. Ihr Auftritt erregte großes Aufsehen, das allerdings noch übertroffen wurde durch die Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses ihrer Zenturie. Erster Cicero, zweiter Hybrida. Dann kamen Isauricus, Curio der Ältere, Aemilius Alba, Claudius Pulcher, Junius Servilius, der alte und kranke Pontifex Maximus, Metellus Pius, dessen Adoptivsohn Scipio Nasica. Und jedes Mal war das Ergebnis das gleiche. Cicero Erster, Hybrida Zweiter. Als schließlich Hortensius und Catullus an den Kandidaten vorbeischritten, konnte jeder sehen, dass es keiner der beiden Männer über sich brachte, Catilina in die Augen zu schauen. Und als bekannt gegeben worden war, dass auch deren Zenturie für Cicero und Hybrida gestimmt hatte, musste Catilina klar erkennen, dass er keine Chance mehr hatte. Die Aristokraten hatten sich offen gegen einen der ihren gestellt und das mit schonungsloser Brutalität. Danach war Catilinas Kandidatur praktisch gestorben. Allerdings muss man ihm zugutehalten, dass er die Niederlage tadellos hinnahm und mit unerschütterlicher Gelassenheit sogar das Endergebnis akzeptierte. Cicero 193 Zenturien, Hybrida 102 Zenturien, Catilina 65 Zenturien. Ich schaute mich nach Crassus und Caesar um. Nichts. Wahrscheinlich waren sie schon vor Stunden gegangen. Ebenso die Aristokraten, die in der gleichen Sekunde gegangen waren, als sie Catilina aus dem Weg geräumt wussten. Und so gewann Marcus Tullius Cicero im Alter von 42 Jahren das höchste Imperium, das römische Konsulat, gewann es unglaublicherweise durch das einstimmige Votum aller Zenturien als Homo Novus, ohne einflussreiche Familie, ohne Vermögen und ohne die Macht von Waffen. Ein Kunststück, das noch nie zuvor gelungen war und nie mehr gelingen sollte. »Wie hast du es bloß geschafft, Marcus, sie zu überreden?« fragte Atticus ihn später. »Wenn Crassus, Caesar und die Volkstribunen ihr Gesetz für die Landreform einbringen werden, dann ist es an mir, den Widerstand dagegen zu organisieren.« »Das ist alles?« fragte Atticus. Cicero zuckte mit den Augen. »Nun ja, ich musste mich bereit erklären«, sagte er zögernd, »dem Senat vorzuschlagen, Lucullus und Metellus ihren Triumph zu bewilligen.« Quintus stellte seinen Teller ab. »Erst sollst du also das Volk gegen dich aufbringen, indem du die Landreform verhinderst? Und dann sollst du dir auch noch Pompeius zum Feind machen, indem du seinen schärfsten Rivalen den Triumph gewährst? Nach ein paar Wochen im Amt bist du alle Anhänger los.« »Also wirklich, Quintus«, sagte Cicero, »du verdirbst uns den ganzen Abend. Zwischen zwei Extremen findet sich immer auch ein dritter Weg. Crassus und Caesar müssen aufgehalten werden. Das schaffe ich. Und was Lucullus angeht, wird jeder akzeptieren, dass er für seine Verdienste im Krieg den Triumph 100-mal verdient hat. Und was ist mit Metellus? Fiel ihm Quintus ins Wort. Sicher lässt sich auch an Metellus etwas Lobenswertes finden. Und Pompeius? Wie wir alle wissen, ist Pompeius lediglich ein ergebener Diener dieser Republik, erwiderte Cicero mit einer lässigen Handbewegung. Und was noch wichtiger ist, fügte er trocken hinzu, er ist nicht da. Auf Wiederhören bei Audible.